solange sich ein Tropfen Blut in Herz und Adern regelt, soll Jesus nur allein mein Leben und mein Alles sein. Mein Jesus, der an mir so große Dinge tut, ich kann ja nichts als meinen Leib und Leben ihm zum Geschenke.